Es gibt so viele Probleme, die die Welt gemeinsam lösen muss. Kriege, Epidemien, den Klimawandel. Wichtig ist es, all diese Probleme einmal von unten zu betrachten, um sich darüber bewusst zu werden, inwiefern ihre herkömmliche Bekämpfung den Armen schaden könnte oder sie ausschließt. Was den Klimawandel angeht, beobachte ich eine Entwicklung mit Erstaunen und leichter Furcht. Die Verherrlichung des Verzichts. Verzicht auf Fleisch, Verzicht auf Reisen, Verzicht auf Erdbeeren im Februar. Bevor ich zu Hause auszog mit einem Stipendium, das mir finanzielle Sicherheit gab, war alles Verzicht. Wenn ich mit Freundinnen essen ging, trank ich nichts oder das Billigste auf der Karte. Überhaupt trank ich keinen Alkohol. Ich fand das irgendwie cool. Indie. So eine selbstgewählte Abstinenz inmitten von anderen 16-Jährigen, denen außer Trinken nicht viel einfiel. Ich verzichtete auf die Abi-Reise nach Spanien. Ich verzichtete auf neue Kleidung. Meine Familie verzichtete auf ein Auto, auf Urlaube sowieso, verzichtete auf Avocados, verzichtete auf eine Wohnung, in der es ein Elternschlafzimmer gibt. Unser ökologischer Fußabdruck muss formidabel gewesen sein. Wenn es wirklich Verzicht gewesen wäre und nicht Armut, hätte man uns als ökologische Vorzeigefamilie im Fernsehen zeigen können. Aber man kann sich nur etwas versagen, wenn man mehr hat, als man braucht. Wer nur das hat, was er braucht, der kann keine Gerechtigkeit und Entsagung für alle fordern. Aus Armut keine Fernreisen zu unternehmen, ist nicht so ehrbar, wie aus Überzeugung keine Fernreisen zu unternehmen. Wir verzichteten nicht, denn verzichten kann man nur, wenn man Geld hat, um es nicht auszugeben. Wer arm ist, macht die Welt nicht besser, denn auch das muss man sich leisten können.